Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. 16 Uhr, Mittwochnachmittags, hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Im November 2022 fand in Berlin der Weltkongress gegen die Todesstrafe statt. Es war bereits das 8. Mal, dass es diese Veranstaltung gibt. Seit vielen Jahrzehnten hat sich eine Antitodesstrafenbewegung formiert und alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre trifft sie sich in einer der großen Städte dieser Welt, um einen solchen Kongress abzuhalten. Im November 2022 war dieser in Berlin. Es gab viele große Veranstaltungen und große Panels und Austausch auf allen Ebenen. Aber es gab eben auch viele kleine Sachen und Ausstellungen. Und eine dieser kleinen Sachen haben wir selbst veranstaltet. Wir, meint die Frimumia-Bewegung, die natürlich selbstverständlich bei Antitodesstrafenarbeit in mehrfacher Form dabei ist. Wir hatten die Freude, im Friedrichshainer Mieterladen den Aktivisten Scott Langley aus Texas begrüßen zu können. Und er hat einen Vortrag dort gehalten. Ich habe den auf Deutsch übersetzt. Und im Folgenden hört ihr einen Mitschnitt, in dem ein Großteil aus diesem Abend, aus diesem Programm zu hören ist. Ich wünsche gute Unterhaltung, zur Einstimmung noch ein paar Klänge Musik. Herzlich willkommen heute Abend zu unserer Veranstaltung mit Scott Langley. Er wird sich gleich selber vorstellen, warum er den Kampf zur Abschaffung der Todesstrafe aufgenommen hat. Das wird gleich ganz klar werden in seinem Vortrag. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir von der Frimumia-Gruppe seit vielen Jahren aus leicht verständlichen Gründen die Todesstrafe ablehnen und dagegen kämpfen, weil Mumia war selber mal Todestraggefangener. Das ist zum Glück nicht mehr, aber er ist natürlich auch einer der vielen, vielen Menschen, die aus rassistischen und klassistischen Gründen in den USA zur Todesstrafe verurteilt wurde. Scott wird immer ein paar Absätze erzählen, dann werden wir das auf Deutsch übersetzen. So I'm here with the World Congress Against the Death Penalty. They invited me to exhibit my photographs that are on display at the university. And so there was an opening reception last night. So Scott sagt, er ist ungefähr 1999, 2000 auf dieses Thema gestoßen. Damals gab es über den USA Proteste gegen die Hinrichtung von Mumia Abu-Jamal. Und das hat viele Diskussionen losgetreten, die ihn dann auch inspiriert haben, sich genau mit dem Thema zu beschäftigen. Heutzutage ist das leider anders. Es sind nicht mehr so viele, die gesellschaftliche Diskussion in den USA ist nicht mehr so groß, um sowohl Mumia als auch den Kampf gegen die Todesstrafe. Aber für ihn war das seitdem immer ein Grund, sich weiter an der Frage zu organisieren und dagegen zu arbeiten. A big part of my work on the death penalty is the photography that I'm going to show you. So I don't want to talk too much about myself. I want to show you some photos and talk about those photos. Before I do that, just to say that even though I'm a photographer, I also consider myself still an activist on the death penalty. It's interesting, the Congress. So, er sagt, er will eigentlich gar nicht so viel über sich selber reden, sondern lieber über die Fotos, die er euch heute zeigt. Und er hat erzählt, wie er dazu kam, diese Fotos zu machen. Er sagt jetzt auf dem Weltkongress gegen die Todesstrafe, da gibt es auch sehr viele formale Aspekte, vor allen Dingen im Roten Rathaus. Unsere merkwürdige Außenministerin, das hat er jetzt nicht erzählt, aber das füge ich nur ein, die hat ja heute da auch einen Spruch abgelassen, dass sie für die globale Abschaffung der Todesstrafe ist. Also es gibt dieses, sagen wir mal, auf Regierungslevel und in politischen Institutionen Level, der sich gegen die Todesstrafe ausspricht. Das ist aber gar nicht seine Welt. Er ist ein Straßenaktivist. Er hat Proteste begleitet mit der Kamera. Er hat Protestformen mitgemacht, die man wie Blockaden und ist dafür verhaftet worden. Ist selber schon im Gefängnis dafür gewesen. Und das ist, was ihn viel mehr interessiert. Also diese Diplomatenwelt der großen Parketts und Anzüge ist jetzt nicht seine Art von Aktivismus. Und er sagt, das hat ihm auch immer gefallen an der Frimo-Mia-Bewegung, weil die eben in den USA als, ja, das ist hier genauso, auf der Straße halt präsent ist und Basisarbeit macht. Achso, ja, er ist... Governor Bush. Ja, at the time, als Bush noch nicht Präsident, sondern Gouverneur war, hat er an einem Protest vor seinem Haus teilgenommen. Und der Part von Proteste dokumentieren und fotografieren, zu dann selber zum Protester werden und Schläge und Repression zu erfahren, ist ein sehr geradliniger. I'm not going to spend a lot of time talking about why I think the death penalty is wrong, because I think we probably all agree on the various issues. So it's good to be in a company of like-minded people. So er hat vor vielen Jahren einen Kurs besucht, wo es um die Menschenrechtsfrage und die Rolle der USA ging. Es ging dort um Krieg, es ging um den Sklaverei, es ging um den Völkermord, also an den Indigenen. Es ging dort auch um die Shoah, den Holocaust und auch die Todesstrafe in diesem Zusammenhang. Diese Auseinandersetzung damit hat sein weiteres Handeln bestimmt, so das als Einführung. In that class, the professor talked about the connection between the death penalty and all those human rights issues. And the thing that really stuck, that jumped out to me, was about the connection between the death penalty and the Holocaust, and learned about how the ideology of the state given the... Also Scott sagte, dass damals in seinem Kurs sein Professor darauf aufmerksam machte, dass es Zusammenhänge, menschenrechtliche Zusammenhänge überall da gibt, wo Regierungen sich das Recht herausnehmen, Menschen in Anführungsstrichen legal zu ermorden. Er hat auch den Zusammenhang zwischen Prinzipien, die in der Shoah passiert sind oder dem Holocaust passiert sind und die in der Todesstrafe Anwendung finden und in öffentlichen Rechtfertigungen gezogen. Und ihr seht hier auf der Linken ein Bild von der Hinrichtungsstätte in Texas. Ist das Huntsville? Mhm. Ja, also in Huntsville ist die, dem kleinen Ort in Texas mit dem Kreuz da. Und als er einige Jahre später in Deutschland zu Besuch war, hat er ein Foto von einer KZ-Gedenkstätte gemacht. Which one was it? I think Dachau. Dachau in der Nähe von München. Und als er diese beiden Bilder mal nebeneinander sah, fiel ihm dieser Zusammenhang halt wieder ein, auf den sein Professor immer hingewiesen hat, dass überall da, wo Regierungen die Macht haben, über Leben und Tod von Menschen aus der Bevölkerung zu entscheiden, da gibt es eine Menge Zusammenhänge in menschenrechtlichen Fragen. Und sein Professor hat das Vernichtung von Teilen der eigenen Bevölkerung genannt, Extermination. What I learned also in this class was our professor taught us that the ways that we kill prisoners in the United States through execution are ways that were derived from the Nazis. That the drugs that we use to do lethal injections was a system created by the Nazis. And the gases that we still gas prisoners to death in the U.S. We still gas prisoners, we electrocute prisoners, we even execute prisoners by firing squad. But the gassing, we use the same gas that the Nazis used to execute people in Germany during that time. And this was when I was going to the... Also er sagte, sein Professor wies darauf hin, dass die Methoden der Hinrichtung in den USA, die jetzt gängigen Methoden in den verschiedenen Bundesstaaten, dieselben sind, die in Nazi-Deutschland entwickelt wurden und dass das auch teilweise dieselben Chemikalien sind, sowohl bei der Giftspritze als auch vor allem bei dem Vergasen. Ich glaube, das ist vielen Leuten hier nicht bewusst. In den USA gibt es noch Gaskammern zur Hinrichtung und es gibt Erschießungskommandos. Die Auseinandersetzung mit der Situation in Deutschland hat ihn halt, war, ist für ihn als Antitodesstrafenaktivist wichtig. Since the beginning of my activism, I've been taking my camera everywhere I go and taking photos of all the events that I've participated in or observed. Also er nimmt seine Kamera überall mit, wo er auf Events geht, auf Proteste oder Veranstaltungen. Und er hatte die Chance, auch hin und wieder mal in Gefängnissen Fotos zu machen, die werdet ihr heute auch sehen. Er hat noch nie als Zeuge an einer Hinrichtung teilgenommen, weil als Journalist ist er da, darf er das nicht. Und als Privatperson wollte er das nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber es gibt natürlich auch Bilder hier heute zu sehen, die kurz vor Hinrichtungen aufgenommen worden sind. Und viele dieser Bilder handeln von der Kampagne, die sich 2011 abspielte, oder eigentlich viele Jahre davor, gegen die Hinrichtung von Troy Davis im US-Bundesstaat Georgia. Ich weiß nicht, wer von euch den Fall kennt. Wir haben hier in Berlin damals zahlreiche Proteste gemacht und waren auch sehr aktiv in der Nacht. Also bei uns war das ja mit Zeitverschiebung nachts, als die Hinrichtung passierte, waren viele Leute vor der US-Botschaft und wir haben, ja, es war eine sehr prägende und auch eine sehr harte Veranstaltung, weil natürlich Troy Davis hingerichtet wurde. Und viele der Bilder, die ihr heute sehen werdet, Scott hat diese Kampagne lange Zeit begleitet und war auch dabei, als die Hinrichtung stattfand bei dem Protest vor dem Gefängnis. Troy Davis was sentenced to death in Georgia, in the state of Georgia, in 1989 for the killing of 27-year-old off-duty police officer Mark McPhail Sr. Troy Davis was a young black man who was convicted based on the testimony of 9. Also Troy Davis wurde zum Tode verurteilt im US-Bundesstaat Georgia 1989. Er wurde verurteilt für die Ermordung oder die angebliche Ermordung eines 27-jährigen Polizisten namens Mark McPhail, der off-duty, also gerade nicht am Arbeiten war. Troy war ein junger schwarzer Mann und die einzigen Beweise, die es zu seiner Verurteilung gab, waren 9 Zeugen, die in seinem Verfahren gegen ihn ausgesagt haben. Diese 9 Zeugen wurden von der Polizei aufgetrieben. Es gab keinen DNA-Beweis, es gab keine Mordwaffe, es gab überhaupt keine anderen Indizien, die ihn überhaupt mit diesem Verbrechen verbunden hätten. Und diese sogenannten Augenzeugen waren die einzigen, die die Anklage hatte, um die Jury zu überzeugen, dass er schuldig an diesem Verbrechen war. Troy saß wie viele andere viele Jahre im Todestrakt und in dieser Zeit gab es eine Menge Untersuchungen über den Fall und 7 dieser 9 Zeugen haben ihre Aussagen zurückgezogen und haben gesagt, dass sie damals zu der Zeit von der Polizei bedroht wurden, dass sie gezwungen wurden, diese Aussagen zu machen. Ich könnte jetzt noch ergänzen, das hat er nicht erzählt, dass ein weiterer Zeuge mental sehr krank war und gar nicht einschätzen konnte, was er überhaupt unterschrieben oder gesagt hat. Also diese ganze Anklage mit diesen Augenzeugen war absolut an den Haaren herbeigezogen, aber also diese 7 der 9 Zeugen haben zugegeben, dass sie Falschaussagen gemacht haben, weil sie selber unter Druck waren von der Polizei und sich so sozusagen aus der Affäre ziehen konnten für andere Probleme, die sie selber hatten. Es war ein sehr überzeugender Fall von Unschuld, dass Troy Davis überhaupt nicht der Mörder dieses Police Officers war. Und das wurde sehr groß, 2009 und 10 war das sehr, sehr groß. Also das ging wirklich durch die ganze Welt damals und war auch sehr präsent in unseren Medien. Selbst hier in Berlin war das kurz vor der Hinrichtung jeden Tag ein Thema. So with every story about the death penalty, it starts with a murder and thus a victim. Was er noch einführend sagen will, ist, dass jede Geschichte über die Todesstrafe in den USA damit startet, dass es einen Mord gibt und dass es ein Opfer gibt. Und dass immer natürlich Angehörige, die davon total traurig sind und trauern und traumatisiert sind, hinterlassen werden von solchen Geschichten. In dem Fall von Officer McPhail hat er seine Frau und 2 junge Kinder zurückgelassen, die zu dem Zeitpunkt, der eine war 1 Jahr alt, als er gestorben ist. Und hier sehen wir seine beiden Kinder zu einem späteren Zeitpunkt auf einer Polizeiveranstaltung, wo es um getötete Polizeibeamte geht und sie um ihren Vater trauern. Also das ist ihm wichtig zu sagen, es gibt immer Angehörige, auch von ermordeten Polizisten, die natürlich für ihr Leben von dieser Geschichte bestimmt sind. So. Here's where the death penalty story starts in my photo project. A prisoner who has been given the death penalty for murder. So, jetzt fängt die Geschichte der Todesstrafe an. Ein Gefangener, der die Todesstrafe erhalten hat für Mord, verbringt den Rest seiner Zeit auf einem staatlichen Todestrakt, Death Row. Und bis zu ihrer Exekution, bis die angesetzt wird, was 10, 15 oder auch viel mehr Jahre dauern kann. Während der Gefangene oder die Gefangene auf dem Todestrakt ist, sind sie 23 Stunden am Tag in einer Mini-Zelle. Ihr seht da diese kleinen Units mit den Fenstern. Jedes davon ist eine Zelle. Die sind sehr, sehr klein, diese Zellen. Und es gibt fast gar keine oder nur sehr wenig Aufenthalt zur Erholung außerhalb dieser Zelle. Die kleinen Schlitze, Fensterschlitze, die ihr da oben seht, das ist am oberen Teil der Zelle. Das ist das einzige Tageslicht oder der einzige kleine Blick, den ein Gefangener von oben erhaschen kann von der Welt draußen. A few days prior to the execution, the prisoner will be transferred. Auf dem Bild seht ihr die Death Watch. Einige Tage vor so einer angesetzten Hinrichtung wird der Gefangene dorthin verlegt. Death Watch, also Todesbeobachtung, deswegen, weil er konstant überwacht wird, Tag und Nacht, damit er sich nicht selbst vielleicht töten könnte vor seiner Hinrichtung, damit der Staat ihn eben hinrichten kann. During these final days on Death Watch, the days are broken up with visits by family, friends and attorneys. Während die Gefangenen auf diesem Death Watch sind in den letzten Tagen ihres Lebens, wird es abschnittsweise unterbrochen von Familien-, Freundschafts- und Anwaltsbesuchen. In all den Jahren am Todestrakt Besuche sind immer getrennt gewesen durch Trennscheiben. Ihr seht da diese Trennscheibe. Ich bin selber mal in sowas gewesen. Du gehst da rein und auf der anderen Seite von der Trennscheibe ist dein Angehöriger. Ja? Also es gibt keinen Körperkontakt. Und während dieser letzten Besuche, wenige Tage vor der Hinrichtung, wird das erste Mal sein, dass Familien und Angehörige ihre Verwandten in den Arm nehmen können oder physisch berühren können, jemals seitdem sie festgenommen worden sind. Und es wird auch die einzige Gelegenheit sein. Dann gehen die Leute wieder, also die Angehörigen von den Besuchen, und sie werden, außer sie sind zugelassen als Zeugen bei der Hinrichtung, auch durch ein dickes Glas dabei zu sein, ihre Angehörigen nie wieder sehen. And after the visitation ends, family and friends and attorneys. Wenn diese Besuche vorbei sind, dann gehen die Angehörigen, Freunde und Anwältinnen in ein nahegelegenes Restaurant. Hier seht ihr ein Bild. Und da sitzen sie dann Stunden und warten und hoffen auf Nachrichten, dass es vielleicht einen Aufschub gibt vom Gouverneur oder vielleicht sogar eine Begnadigung oder dass es ein höheres Gericht sich einschaltet und die Hinrichtung stoppt. At the very same time, inside the prison, the prisoner will have their final meal. Zur selben Zeit haben die Gefangenen im Todestrakt oder an der Death Watch ihr final meal, also ihre letzte Mahlzeit. Diese Mahlzeit enthält das alles, was sie sich vorstellen können, was sie wollen zu essen, was sie wahrscheinlich all die Jahre im Todestrakt nie bekommen haben. Also solange es halbwegs in einem vernünftigen Rahmen bleibt, der auftreibbar ist für so ein Gefängnis. Einige Gefangene ordern dann als Final Meal ein wahres Festessen. Andere ziehen es vor zu fasten. Und es gibt Berichte von mental angegriffenen Menschen, die gefragt haben, ob ihr Essen aufgehoben werden kann für später, weil sie nicht alles schaffen, jetzt zu essen. Die gar nicht verstanden haben, dass sie ermordet werden. After the final meal, the prisoner is allowed to make a few final phone calls. Nach dem letzten Mahlzeit haben sie noch einmal die Gelegenheit, einen finale, also letzte Anrufe an ihre Angehörigen zu machen. Genau, das wird natürlich alles überwacht und so weiter. On the other end of the phone, family say goodbye. Here is Troy Davis's mother. Auf dem anderen Ende des Telefons ist dann die Familie, die sich verabschiedet. Auf dem Foto hier seht ihr die Mutter von Troy Davis. Sie hieß Virginia. Sie hat sich in eine hintere Ecke des Restaurants gestellt und sich von ihrem Sohn verabschiedet. Troy's mom then gathers on the prison grounds to stand witness. Troy's Mutter ist dann rausgegangen vor das Gefängnis und hat dort als Zeugin gegen die Hinrichtung ihres Sohns zusammen mit einer Protestkundgebung, die da stattfand. Weil in diesem speziellen Fall waren sie und andere Angehörige durften nicht in das Gefängnis gehen, um die Hinrichtung zu beobachten. Das ist manchmal so bei manchen Hinrichtungen. Und es war eine sehr starke Öffentlichkeit und Protestkundgebung vor dem Gefängnis gegen diese Hinrichtung. Und 90 Minuten nachdem diese Aufnahme entstand, wurde die Hinrichtung vollzogen. I said was to be carried out in the past tense, because at that very moment word arrived to the gathered crowd that the US Supreme Court. Also ich habe das gerade eben falsch übersetzt, weil diese Geschichte ging auf und ab über viele Jahre. Ich hatte gesagt worden, 90 Minuten später sollte er exekutiert werden, und das sollte bezieht sich darauf, weil im allerletzten Augenblick die Nachricht kommt, dass der US Supreme Court, also das allerhöchste verfassungsgebende Gericht in den USA, seine Hinrichtung aufgeschoben hat, die Hinrichtung sollte an dem Tag nicht passieren, noch in der nächsten Zeit, weil neue Beweise, die seine Nichtschuld an diesem Tod dieses Police Officers involvierten in einem Gericht gehört werden sollten. Ihr seht hier ganz rechts seine Schwester Martina, die aus Erleichterung sich ihre Tränen entfernt und ein Referent, Sharpton heißt er, der war sozusagen Troys Spiritual Advisor, wie sagt man, geistlicher Ratgeber oder so. Und der ist sehr, sehr erfreut und sagt, wir haben gewonnen, Sieg. The day ends with a prayer circle to give thanks for the courts doing the right thing. Der Tag endete damit, dass Leute, die dort demonstriert haben und Angehörige einen Gebetskreis gemacht haben, ihren Dank zum Ausdruck gebracht haben, dass ein Gericht diese Hinrichtung gestoppt hat. Und sie waren sehr optimistisch, dass Troy bald freikommen würde, sobald die neuen Beweise endlich mal von einem vernünftigen Gericht gehört wurden. So Troy returns to his bed on death row and he waits. Also an dem Abend kommt Troy zurück in den normalen Todestrakt, in seine Zelle. Dort wird er schlafen an diesem ersten Abend nach seiner Hinrichtung, die nicht stattgefunden hat, und wartet. After 2 years of waiting, Troy finally has his day in court. 2 Jahre später hat Troy endlich seinen Tag im Gericht. Hier seht ihr auf dem Bild die Familie und Unterstützer, wie sie gerade auf dem Weg in den Gerichtssaal sind. Es ging um eine Anhörung, die diese ganzen unterdrückten Fakten oder diese Beweislage, die ja total dünn war, beleuchten sollte und den Bundesstaat Georgia davon überzeugen sollte, dass sie die falsche Person verurteilt haben. The world was now paying attention to Troy Davis after his close execution. An diesem Punkt gab es eine Weltaufmerksamkeit für das Schicksal von Troy Davis nach seiner beinahe Exekution, die ja nur 90 Minuten vorher angehalten wurde. Medien kamen jetzt häufig zu diesen Events, zum Beispiel zu der Gerichtsanhörung. US-weite als auch internationale Organisationen fingen an, seinen Fall in die Öffentlichkeit zu bringen und darüber zu berichten. Und das ging viel auf die Mühen und die Bemühungen und die Hartnäckigkeit seiner Familie zurück, die halt ganz hart daran gearbeitet hat, dass dieser Fall bekannt wurde. Ja, das funktionierte an dem Punkt auch. Und in diesen wenigen Jahren, also zwischen der ersten Hinrichtung und der letzten, die dann auch passierte, haben 1 Million Menschen eine Petition an die Regierung von Georgia unterzeichnet, um eben diese Exekution nicht stattfinden zu lassen. Darunter waren auch sehr bekannte Politiker, Richter, also auch viele Richter aus den USA und Government Figureheads, I might add in English and in German, that we lobbied the EU at that time and they put out a petition to Obama to do that. So even the EU Parliament was signing that. Yeah. 80% of these politicians at the time in the EU Parliament. Ich habe eben kurz erzählt, das wusste er wahrscheinlich nicht, dass wir hier in Europa auch geschafft haben, dieses dusselige EU-Parlament dazu zu bringen, eine Resolution an Obama und den Bundesstaat Georgia zu richten, die 80% aller EU-Abgeordneten unterschrieben haben. Also weit bis ins konservative Lager rein. Das war ein sehr, sehr breiter Protest gegen diese Hinrichtung, der wirklich weltweit an dem Punkt war. But 1 year later, a judge in the case decided that the evidence was not. Ein Jahr später hat ein Richter entschieden, dass der Beweise, die vorgelegt wurden, nicht genug seien, um eine Hinrichtung zu stoppen. Und es wurde von der Gefängnisbehörde ein neues Hinrichtungsdatum ausgestellt. Und diese Nachricht schockte damals die Weltöffentlichkeit, die sich mit dem Thema auseinandersetzte. Es schockte die Familie. Troys Mutter, die er hier öfter in den Bildern gesehen hat, die bis dahin eigentlich in guter Gesundheit war, starb innerhalb weniger Wochen. Der Stress und dieses ewige Auf und Ab, was über viele Jahre andauerte, haben ihr Tribut gefordert und haben ihr die Lebensenergie geraubt. Now back at the prison, it's execution day. So, wir sind jetzt am Hinrichtungstag. Hier seht ihr einen ausführenden Direktor von Amnesty International. Er ist hier abgebildet in einem Foyer einer Kirche, die in der Nähe des Gefängnisses ist, wo Troy Davis um 7 Uhr abends an dem Tag hingerichtet werden soll. Rallies and protests were held everywhere from state houses around the country. Es gab Demos und Kundgebungen und Proteste überall vor den Regierungsgebäuden im ganzen Land, also in den USA, vor US-Botschaften weltweit. Tausende von Menschen allein in Georgia waren in den Straßen. Und überall in der Welt an diesem Tag gab es Proteste und Unverständnis für diesen Wahnsinn. Und die allgemeine übereinstimmende Meinung war, dass erneut ein unschuldiger schwarzer Mann hingerichtet werden sollte. Als Ergänzung, hier in Berlin waren wir damals 300-400 Leute vor der US-Botschaft an dem Tag oder in der Nacht. Bei uns war es Nachtzeit, als das passierte. Wir haben da bis nachts um drei, glaube ich, eine Demo gemacht. Press conferences were held to encourage the Georgia board. Es wurde an dem Abend oder an dem Tag eine Pressekonferenz nochmal dort abgehalten. Und es wurde das Begnadigungskomitee des Bundesstaates Georgias ermutigt, doch endlich einzuschreiten. Der Gouverneur von Georgia und, wie wir gehört haben, auch Präsident Obama, der ein Machtwort hätte sprechen können, aber keiner von ihnen hat es gemacht. At 4 o'clock in a final press conference at the 4 Uhr nachmittags in der Pressekonferenz in der Kirche gegenüber von dem Gefängnis tritt dann Troy Davis' Familie nochmal vor die Presse. Und sie machen einen letzten Aufruf, um ihren Bruder zu retten oder ihren Onkel. Ihr seht hier in dem Bild die Schwester von Troy, das ist Martina. Sie war kurz davor im Krankenhaus gewesen, sie war mit Krebs diagnostiziert worden, saß eigentlich im Rollstuhl schon in der Zeit. Aber sie stand auf ihre Füße und sagte zu der versammelten Weltpresse, die da wirklich war, ich stehe hier heute und ich sage euch, ich bin Troy Davis, du bist Troy Davis oder ihr seid Troy Davis, wir sind alle Troy Davis. Das war der Kampfruf der Solidarität, weil hier Gerechtigkeit, was alle so empfunden haben, irgendwie drauf rumgetrampelt wurde und wir alle darin vereint waren, egal wie wir sonst zu vielen Fragen stehen, aber das war der vereinte Kampfruf, ich bin Troy Davis. Ihr seid Troy Davis, wir sind alle Troy Davis. Across the street at the prison, people began to gather. Gegenüber dem Gefängnis, also auf der Straße, versammelten sich Menschen, um dagegen zu protestieren, gegen diesen Mord. Buses of people from all over Georgia were arriving. Ihr seht hier Busse voll von Leuten, die von überall aus Georgia ankamen. Sie tragen Schilder und Banner und sie haben eine sehr positive Energie, weil sie sich erinnern können an den vorherigen Protest einige Jahre vorher. Sie sind sich sicher, dass der Protest bewirken könnte, dass es wieder einen Stopp der Hinrichtung gibt, wie wir es 2 Jahre vorher erlebt haben. 2 Jahre vorher waren 50 Menschen vor dem Gefängnis, diesmal waren es viel, viel mehr. Einige Medienberichte sagen, es waren über 1000 Leute anwesend an diesem Moment vor dem Gericht, vor dem Knast. Armed police intimidate the crowds, telling Bewaffnete Polizei läuft aus und schüchtert die Menschen ein, sagt ihnen, dass sie dort nicht protestieren dürfen und sie bedrohen gewaltfreie, friedliche Protestierende mit Waffen und drohen ihnen, sie festzunehmen. Eventually, due to the numbers of people coming to the area, irgendwann gibt die Polizei nach, weil so viele Menschen vor das Gefängnis kommen, dass sie sagt, okay, ihr könnt auf der anderen Seite der Hauptstraße stehen, also vor dem Gefängnis war eine große Straße. Und eine ganz kleine Gruppe von 50 Menschen erhält die Erlaubnis, direkt vor dem Gefängnis zu stehen, aber mit der strikten Auflage keine Kameras, keine Fotos, weil die Polizei verhindern wollte, dass die Bilder von dieser Geschichte es in die Weltöffentlichkeit machen. Und die große Masse der der Demonstrantinnen muss hinter einem Polizeiabsperrband stehen und sie werden schwer bewacht. Und wie ihr seht, die Polizisten sind bewaffnet, das habt ihr im Bild davor auch gesehen. Und ja, es ist eine ziemlich angespannte Lage. SWAT-Team-Members and several other law enforcement agencies. Hier sehen wir ein SWAT-Team, das ist eine. Wir haben BFE-Einheiten und andere schwere Knüppelgarden. Das ist die US-Version von, so sehen die dort aus, SWAT-Teams. Und weitere andere Polizeieinheiten machen einen Beweis von Stärke dort mit ihren Waffen und ihrer Ausrüstung, um jede Unterbrechung dieser Hinrichtung im Keim zu ersticken oder auch nur die Hoffnung, dass man das tun könnte. In acts of civil disobedience and resistance. In einem Akt von zivilem Ungehorsam und Widerstand gelingt es einigen Protestierenden, unter diesem Tape hindurch auf die Straße zu kommen. Sie werden sofort auf den Boden geschmissen und sofort festgenommen. Scenes like this are not unique to North. Also diese Praxis hier ist jetzt nicht limitiert zu dieser einen Hinrichtung. Das ist generell gerade in Bundesstaaten wie Texas oder North Carolina, wo Leute sehr oft dafür festgenommen werden, dass sie mit dieser wirklich sehr gewaltfreien, simplen Art gegen die Hinrichtung protestieren. And others engage in creative forms of protest, highlighting issues. Andere Protestierende denken sich sehr kreative Formen von Protest aus, zum Beispiel um den Rassismus und die rassifizierten Nachteile, die viele Menschen in den USA erleben, in diesem Richtsystem zu beleuchten. In rare cases, some even take up arms in the fight. In ganz seltenen Fällen gibt es sogar bewaffnete Auftritte im Kampf gegen die Todesstrafe, wo Leute militant auf die Straße gehen. Wir sehen hier ein Foto von der sogenannten New Black Panther Party in Texas, die gegen die Hinrichtung eines schwarzen Mannes, der einen ähnlichen Unschuldsfall hat, zu protestieren. Of course not everyone who comes to the prison is against. Es gibt auch die wirklich verrückte Situation, dass nicht natürlich alle, die vor so ein Gefängnis kommen, gegen die Hinrichtung sind, sondern hier seht ihr zwei Menschen, die haben sich in Unterstützung für die Hinrichtung von Troy Davis versammelt und haben dafür einen abgesperrten und von der Polizei bewachten Bereich bekommen. Some come out to support the execution, citing Christian principles of the Old Testament. Es gibt auch solche, die unter Hinrichtung unterstützen und christliche alttestamentarische Slogans dabei zitieren. Often using the eye for an eye argument. Da wird oft das Argument ein Auge für ein Auge benutzt. And some argue that people who commit murder deserve what they have coming to them, including the KKK, seen here at that same execution in Texas where the Black Panthers were, advocating for the legal lynching of an innocent black man. Und dann gibt es sogar die, die sagen, wer einen Mord beginge, verdient es zu sterben, oder der hat es, ist es selbst eingerührt, und das bezieht sogar den Ku Klux Klan mit ein, den ihr hier seht auf zwei Bildern, die zu der gleichen Hinrichtung in Texas gegangen sind, wo wir vorhin die Black Panthers gesehen haben. Sie befürworten das legale Ermorden eines unschuldigen schwarzen Mannes. Back inside the prison, about 3 hours before the time of the 7 p.m. execution, the prison warden supervises the transportation of the prisoner out of death watch into a preparation room. Here the prisoner is stripped down to their underwear and their arms, legs, and chest are strapped to a gurney. Then a single sheet is laid over the body. The warden takes the last statement from the prisoner, which will be transcribed and released later to the media. After the last statement, the chaplain is brought in to be with the prisoner until it is time to be taken into the death chamber. So, jetzt sind wir wieder zurück im Gefängnis, ungefähr 3 Stunden bevor der Hinrichtung. Der oberste Supervisor oder Warden, der oberste Schließer des Todestraktes, schaut sich an, ob sozusagen alles vorbereitet ist, und überwacht den Transport des Gefangenen von der Death Watch, wo er sich ja die letzten Tage aufgehalten hat, in den sogenannten Vorbereitungsraum. Hier wird der Gefangene bis auf die Unterwäsche ausgezogen, Arme, Beine und Brust werden mit fixiert mit, auf diesem Hinrichtungsbett, was wir da sehen. Ihr seht diese Gurneys, also diese Gurte, ja. Und dann wird ein weißes Laken über den Körper des Gefangenen gelegt. Der Warden, also der oberste Beamte, nimmt das letzte Statement des Gefangenen auf. Das wird später in seinem Bericht niedergeschrieben und auch an die Medien veröffentlicht. Und nach dem letzten Statement, was der Gefangene machen kann, wird ein geistiger Beistand, ein Pfarrer oder was, ich denke, es wird... Probably it's different with different religions. Huh? Chaplain is a Christian, or is it always a Christian chaplain? I think you can choose. It depends on the state. Yeah. Abhängig vom Staat können die Gefangenen gemäß ihrer Konfession entscheiden, wer ihnen beisteht. Aber manchmal ist es auch ein christlicher Pfarrer, der dann die letzte Zeit mit ihnen verbringt, um ihnen geistigen Beistand zu leisten. Bis der Gefangene dann sozusagen in der Todeskammer hingerichtet wird. Prison staff began moving the witnesses from a waiting area toward the execution chamber. So, es gibt einen Wartebereich im Knast, und jetzt Schließer begleiten jetzt die Zeugen der Hinrichtung von der Wartebereich in die Hinrichtungskammer bzw. den Besuchersaal der Hinrichtungskammer. Witnesses of the execution are brought into the viewing room 10 minutes before 7 o'clock. The room is able to hold 2 rows of 4 chairs each. It is in this small space that the victim's family, the prisoner's support, the media, attorneys, and police will all witness. On average, there may be 16 people. So with just 8 chairs, many will stand along the walls. At this time, the warden instructs the witnesses that everyone must act in a professional manner. There will be no talking, no crying, no outbursts, nor any other sign of emotion during the carrying out of the death sentence, which will be viewed closely through the window straight ahead. So, hier sehen wir jetzt den Zuschauerraum. Dort werden die ZuschauerInnen 10 Minuten vor 7 gebracht. Der Raum hat, das seht ihr hier, 2 Reihen mit jeweils 4 Stühlen. Und in diesem kleinen Platz sollen alle, in diesem kleinen Raum sollen alle Platz nehmen. Die Angehörigen des Opfers, also die Victim's Family, die Unterstützer des Gefangenen, der dort hingerichtet wird, Medien, Anwälte, Polizei oder alle Zeuginnen, die sonst irgendwie daran teilnehmen wollen. Im Durchschnitt sind das bei einer Hinrichtung 16 Menschen. Und die werden alle in diesem kleinen Raum zusammengepfercht. Die meisten müssen dann stehen an der Wand, weil es ja nur wenige Sitze gibt. Der Warden, also der oberste Beamte, gibt Anweisungen, dass in einer sogenannten professionellen Manier diese Beobachtung oder diese Bezeugung der Hinrichtung stattzufinden hat. Es ist nicht erlaubt zu reden, zu weinen oder jeglichen emotionalen Regungen nachzugeben, während die Todesstrafe ausgeführt wird. Sie können halt durch dieses kleine Fenster dort sozusagen Zeuge sein von dem, was dort drin passiert. After the final visit with the prison chaplain, with 5 minutes to go, the gurney is wheeled from the preparation room into the nearby death chamber. So, nach dem letzten Besuch des Gefängniskaplans wird 5 Minuten bevor die Hinrichtung stattfindet, wird der Gurney, also dieser Hinrichtungsbett, was ihr da seht, mit dem darauf festgeschnallten Gefangenen von dem Vorbereitungsraum, in dem er sich bis dahin befunden hat, in die sogenannte Todeskammer, die Hinrichtungskammer, gerollt. Der Gefangene ist darauf festgeschnallt. The gurney and the prisoner are placed at the viewing window, eye level with the witnesses on the other side. Dieses Bett mit dem Gefangenen, der darauf festgeschnallt ist, wird vor das Zuschauerinnenfenster gerollt, auf Augenhöhe mit den Zeugen auf der anderen Seite auf einem doppelt verglasten Fenster. Then the prison staff wait for the final phone call to know that it is cleared to start the execution. Danach sind die Schließer damit beschäftigt, für 5 Minuten auf die letzte Möglichkeit eines Anrufs von wo auch immer zu warten, um zu wissen, ob sie mit der Hinrichtung jetzt beginnen sollen. Here, just 3 minutes before 7 o'clock, Troy Davis's nephew, Dejan, is surrounded by supporters outside of the prison grounds as he looks toward the sky, thinking of his uncle on the inside. Hier befinden wir uns 3 Minuten vor 7 und ihr seht Troy Davis' Neffen, Dejan, der ist von Unterstützern umgeben, vor dem Gefängnis, also bei dem Protest. Er guckt in den Himmel und hofft oder denkt über seinen Onkel nach, der jetzt gerade drin ist. A clock inside the death house waiting room strikes 7 o'clock. Und hier seht ihr die Uhr im Todestrakt, die jetzt 7 Uhr schlägt. At that very moment that Troy Davis is scheduled for execution, friends and supporters begin hugging each other, shedding tears and cries of sorrow and pain. In diesem Augenblick, wo Troy Davis angesetzte Hinrichtung beginnt, seht ihr Freunde und Supporterinnen, die sich draußen umarmen und sehr viel weinen und schreien und in Schmerzen sind. Some collapsing to the ground in screams of disbelief. Es gibt Leute, die das Bewusstsein verlieren oder umfallen und es einfach nicht glauben können, dass dieser Wahnsinn passiert. Then suddenly at 7:01, it is announced that the U.S. Supreme Court has stopped the execution. A man reacts to the news while on live TV behind U.S. journalist Amy Goodman. Dann plötzlich um 7:01 wird verkündet, dass der U.S. Supreme Court ein weiteres Mal die Hinrichtung gestoppt hat. Ein Mann erzählt das gerade dort der Presse. Ihr seht hier Amy Goodman von Democracy Now!, die gerade Live-TV von vor dem Gefängnis macht. Amy Goodman ist hier auf der linken Seite, eine bekannte linke Journalistin in den USA. Unbelievable excitement spreads throughout the crowd, erupting across from the prison where 1,000 voices fill the air with excitement. Those previous tears of joy turn into tears. Those previous tears of sorrow turn into tears of joy. Es ist eine unglaubliche Aufregung, die sich ganz schnell unter den Menschen verbreitet, und es ist ein lauter Schrei von überall her zu hören, der halt von den Leuten kommt, die draußen vor dem Gefängnis protestieren, und ja, über 1000 Stimmen füllen die Luft, und diese vorherigen Tränen der Hoffnungslosigkeit werden eigentlich zu Rufen der Freude. However, it is soon learned that the court has just delayed the execution. They have not stopped it like last time, 3 years ago. People face the prison in prayer and silent meditation while waiting on the news to come. Wenig kurz darauf wird klar, dass diesmal nicht das Gericht einfach die Hinrichtung gestoppt hat wie beim letzten Mal, sondern dass sie aufgeschoben haben. Und hier seht ihr Menschen, die jetzt, als sie das lernen, in Gebet oder in leisen Gedanken darauf warten, wie es jetzt weitergeht, ob es neue Nachrichten gibt. At 7:30, the sun sets over the crowd on the prison grounds, while the 1,000 stay strong across the street. The glare of the television lights illuminate the area with live coverage in the historic moment. Jetzt um 7:30 geht die Sonne unter über der Menge, sowohl auf dem Gefängnisgelände, weil während die anderen 1000 draußen hinter der Police Line weiter auf der Straße bleiben und sich nicht abschrecken lassen, sondern alle bleiben da. Und ihr seht hier viel Licht da unten, ne? Das kommt von den vielen Fernsehkameras, die jetzt live berichten aus dem Gebiet, und ja, sich die Erkenntnis verbreitet, dass wir hier einen historischen Moment gerade in der Todesstrafe beiwohnen. At 8:15, Troy's teenage nephew Dejan plays with his young niece outside while other family members watch. As the hours pass, optimism is maintained, but there's still no word about Troy's fate. Hier sind wir um 20:15 abends. Der Nephew Dejan spielt mit seiner jungen Nichte Kirsten, und die Familie guckt zu, und während die Stunden vergehen, bleibt der Optimismus stark, dass was Positives passieren könnte, aber bisher dringt keine Nachricht über das weitere Schicksal von Troy nach draußen. At 9 o'clock, there is still no new information, and on the outside, organizers of the protest lead those gathered in song. I did this wrong. No, I have it. 9 Uhr abends gibt es immer noch keine neuen Informationen draußen, und Leute, die draußen warten, fangen an zu singen und zu beten. Es wird sehr, sehr laut. Then the news comes. Dann auf einmal kommen Nachrichten. At 10:20, in a waiting room of the prison, it is announced that the Supreme Court has lifted the delay. Attorneys react to the news, knowing that all hope is lost. The execution will go forward. Um 10:20 abends wird in dem Wartezimmer des Gefängnisses erklärt, dass der US Supreme Court seine Verschiebung aufgehoben hat. Anwältin ist sofort klar, dass jetzt alle Hoffnung verloren ist und dass die Hinrichtung jetzt passieren wird. Outside the prison, organizers and pastors standing over Troy's sister Martina and other family members share the dire news from the inside. Jetzt seht ihr hier draußen vor dem Gefängnis Organizer und Geistliche, die neben Troy's Schwester, die sieht man hier nicht gut, aber die sitzt da unten im Rollstuhl, stehen, und sie erzählen der Öffentlichkeit und Medien, was jetzt wahrscheinlich passieren wird. At 11:08, Troy's sister Martina looks toward the prison, knowing that the execution is most likely underway. Gathered around her are friends and supporters as a quiet lull of disbelief is in the area. Jetzt sind wir 23:08 ist dieses Foto aufgenommen. Ihr seht Troy's Schwester Martina, die auf das Gefängnis schaut und weiß, dass es jetzt wahrscheinlich gerade losgeht. Um sie rum Freunde und UnterstützerInnen, und sie sind alle ungläubig. Sie können einfach nicht glauben, dass dieser Wahnsinn jetzt wirklich passieren soll. Back inside the prison, once again, the warden wheels the prisoner and the gurney into the death chamber. Jetzt gleichzeitig wieder am Gericht passiert wieder dasselbe wie vorher, was wir vorhin schon mal hatten. Der Gefangene auf dem Toten, also auf Hinrichtungsbett, wird wieder in die Hinrichtungskammer gerollt. And places him at the viewing window. Und er wird wieder vor das Beobachtungsfenster gestellt. Once the prisoner is in place, a curtain is pulled to divide the death chamber into two parts. On one side is the prisoner and the witness's viewing window. On the other side of the curtain is an anonymous three-person execution team, hidden from the sight of everyone. So, jetzt, wenn der Gefangene sozusagen am Platz seiner Hinrichtung ist, wird ein Vorhang durch den Raum gezogen, der die Todeskammer in zwei Teile teilt. Auf der einen Seite ist der Gefangene und das Fenster zum Beobachtungsraum der Zeuginnen. Auf der anderen Seite ist ein anonymes Drei-Personen-Hinrichtungsteam, was von der Sicht des Gefangenen und der Zeugen verwahrt ist. Also niemand kann die Hinrichter sehen. At the signal of the warden, a series of three drugs are administered into the IV lines by the hidden execution team. The first drug puts the prisoner to sleep. The second is a paralyzing drug. The third and final dose is a deadly chemical that stops the heart. Sometimes the drugs will work quickly and the prisoner will simply close their eyes and drift away. At other times there are problems and there will be thrashing and gasps. Eventually a doctor monitoring from a nearby room emerges to pronounce the prisoner dead. So, auf ein Signal des Oberaufsehers des Todestraktes wird eine Serie von drei Drogen oder chemischen Wirkstoffen verabreicht. Vorher wurden intravenöse Injektions-Lines gelegt an den Gefangenen. Und die erste dieser Droge soll den Gefangenen sedieren, also schläfrig machen. Die zweite ist eine Paralyzing Agent, also eine paralysierende Droge, die deinen Muskeln stoppt, was auch deine Atmung betrifft. Und die dritte Droge soll dann die tödliche sein, die das Herz zum Stoppen bringt. Manchmal funktionieren diese Drogen sehr schnell und der Gefangene schließt einfach seine Augen und du siehst ihn davon driften, also aus sozusagen wie ihm alle Lebenszeichen von ihm gehen. Andere Zeiten gibt es Probleme und es ist ein, obwohl er ja festgeschnallt ist, sich eigentlich gar nicht bewegen kann, eine totale Bewegung zu beobachten und schreckliche Atembeschwerden. Die Gefangenen ersticken nach der zweiten Droge, weil ja die Lunge nicht mehr atmen kann. Und irgendwann kommt dann ein Doktor, schaut sich diese aus dem nebenbei im Beobachtungsraum und untersucht den Gefangenen und verkündet, dass er tot ist. Outside the prison, family of the prisoner weep, comforting and holding each other up in this dark hour. Draußen vor dem Gefängnis sind Familie des Gefangenen und weinen und versuchen sich gegenseitig zu stützen in dieser finsteren Stunde. In this horrific scene, outside of the prison on a different time in Georgia, a prisoner's young daughter hysterically screaming, "Daddy, Daddy," over and over and over during her dad's execution. Wir sehen hier eine andere Hinrichtung aus Georgia. In genau dieser schlimmen Stunde siehst du eine junge Tochter eines Gefangenen, der hingerichtet worden ist, und sie schreit völlig unglaublich. Also sie kann es nicht glauben, sie schreit die ganze Zeit Daddy, Daddy, immer wieder und wieder, weil sie es nicht begreift. Witnesses exit the prison to attend a press conference in the nearby waiting room. Hier seht ihr Zeuginnen der Hinrichtung, die jetzt eine Pressekonferenz in einem nahegelegenen Besuchsbereich aufsuchen werden. A representative of the prison announces the time of death and releases the prisoner's final statement. Ein Abgeordneter des Gefängnisses, also ein Gefängnissprecher, gibt die Zeit des Todes bekannt und veröffentlicht die letzten Worte, also das Final Statement des Gefangenen. Media witnesses share their notes detailing the timeline of events and how the prisoner responded to the drugs. Pressezeuginnen teilen ihre Notizen, auf denen halt die genaue Zeitabfolge der Hinrichtung dokumentiert ist, und wie der Gefangene auf die injizierten Medikamente reagiert hat. Exiting the prison, the prisoner's personal spiritual advisor recounts the experience of standing next to the gurney, watching a man die, while victim family witnesses laugh and applaud from the viewing room. Hier seht ihr den Spiritual Advisor eines Todestraktgefangenen, also eines hingerichteten Gefangenen, der erzählt, wie er die ganze Zeit neben ihm gestanden hat, an dem Hinrichtungsbett, und ihm zugeschaut hat, wie er stirbt, während er gesehen hat, dass Angehörige der Victims Family, also der, die Familie des Mordopfers, für das der Gefangene verurteilt war, hinter der Scheibe gelacht haben und applaudiert haben. Then the body of the prisoner is loaded into a van, which will go directly to a nearby hospital for examination from the chief medical examiner. Und dann wird die Leiche des Gefangenen hier in so einen, den weißen Van geladen, der zu einem nahegelegenen Krankenhaus fährt, wo ein Chief Medical Examiner, also ein hauptmedizinischer Untersucher, nochmal sozusagen eine Notiz anlegt über alle Umstände des Todes. At the hospital, a death certificate is issued. In dem Krankenhaus wird dann ein Todeszertifikat ausgestellt. And in section 21C at the top, the prison doctor has indicated that the manner of death is a homicide. In section 21C dieses Protokolls, was alles offizielles Protokoll der Bundesstaaten für Hinrichtungen sind, unter der Titel 21C schreibt dann dieser Doktor den Grund des Todes, also Todesursache, als Mord, homicide, rein. Back at the prison, empty tissue boxes are left behind in the waiting room. Hier zurück im Gefängnis, kurz danach, als alle gegangen sind, sieht man leere Taschentücherpackungen, die im Wartezimmer zurückgelassen worden sind. And another body is laid to rest in a prison cemetery, where the prisoner's name is not even on the grave marker, only the date of death and their prisoner number. Hier seht ihr, wie eine andere Leiche eines Hingerichteten auf einem Gefängnisfriedhof beerdigt wird. Die Gefangenen haben auf dem Grabstein nicht mal ihre Namen, sondern eine Nummer des Grabes und die Nummer, die sie jahrelang als Gefangene im Todestrakt hatten. And while this drama of sobbing family members, devastated attorneys, traumatized police staff, hateful voices of the KKK and militant threats by the Black Panthers are all rarely in the streets, it is happening in the US on a regular basis. And I have to note that there are 4 executions scheduled in the next 48 hours in my country. Most of this is happening in the dead of night behind secure prison walls, while those victim families desperately seek closure and prisoner families prepare for loss. And I ask why. We are told that it's so the rest of us can sleep safely at night, knowing that justice has been served. That is the intersection of state and justice in the US, as says these crossroads just down the road from the federal death row. Während sich all diese Drama abspielt, von zerstörten Familien, von trauernden Familienmitgliedern, von niedergeschmetterten Anwältinnen, von auch traumatisierten, teilweise GefängnismitarbeiterInnen, von hasserfüllten Stimmen des Ku Klux Klans oder den militanten Drohungen der New Black Panther Party, was alles sehr selten in der Straße passiert, passiert all dies in den USA on a regular basis, also regelmäßig. Und er hat jetzt hier eingefügt, dass in den nächsten 48 Stunden 4 Hinrichtungen in den USA angesetzt sind, also in seinem Land, wo er kommt. In den nächsten 48 Stunden wird das 4-mal passieren. Und meistens passiert das ohne öffentliche Proteste, mitten in der Nacht, hinter hohen Gefängnismauern, während Angehörige von Opfern verzweifelt nach einem Ende ihrer Trauer suchen und sich Angehörige von Gefangenen auf ihren Verlust ihres Familienmitglieds vorbereiten. Und er fragt, warum? Und wir werden, oder uns, ihm und den anderen Leuten in den USA wird halt erzählt von offizieller Seite, dass wir, damit wir alle sicher und ruhig nachts schlafen können und wissen sollen, dass Justice, also Gerechtigkeit, ihren Lauf genommen hätte. Und da genau ist der Zusammenhang zwischen dem Staat und der sogenannten Gerechtigkeit in den USA. Und das sagen auch diese Straßenkreuzung, die er ganz in der Nähe eines föderalen Todestraktes aufgenommen hat. Also die US-Regierung, die Föderalen haben auch Hinrichtungskammern. Da State Road, Justice Road, sagt, genau so hängt das zusammen. Albert Camus once wrote in his book Reflections on the Guillotine, "It would be harder to execute men one after another, as is done in our country today, if those executions were translated into vivid images in the popular imagination." And that is my goal through my work, to bring images, and in my case, photos, to the public in hopes that the death penalty will forever be abolished and that there will be no more Troy Davises, no more Mumias, or any other execution for that matter. And I believe that together we can make that happen. Thank you. Wie Albert Camus mal in einem Buch geschrieben hat, das heißt Reflexionen über die Guillotine, ein Zitat, es wäre unmöglich, oder es würde sehr hart sein, eine Hinrichtung nach der anderen durchzuziehen, wie es in unserem Land damals in Frankreich noch gemacht wurde, regelmäßig, wenn die Bilder dieser Exekution oder diese Hinrichtung in öffentliche, wahrnehmbare Eindrücke übersetzt würden. Und genau das ist das Ziel von Scott, von seiner Arbeit, eben Fotos oder eine öffentliche Bilder von dem, was dort passiert, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und seine Hoffnung ist, dass das bewirken wird, dass die Todesstrafe für immer abgeschafft wird und dass es keine Fälle mehr wie von Troy Davis, Mumia oder anderen, die vor einer Hinrichtung stehen, mehr geben wird. Und er glaubt ganz fest daran, das glaube ich auch, dass wir zusammen sowas ermöglichen werden können. Vielen Dank. Thank you. Harter Stoff, ein Vortrag von Scott Langley, den ich am 15. November 2022 im Berliner Mieterladen in Berlin-Friedrichshain übersetzt habe und den wir für das Freie Radio Berlin-Brandenburg aufnehmen konnten. Wer Interesse hat, diesen Beitrag nochmal zu hören, geht auf unseren Podcast, auf unseren Blog und findet dort den Podcast. Die Adresse des Blogs heißt radioaktivberlin.nostate.net. Und das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der ehemalige Todestraktgefangene und immer noch politische Gefangene in den USA,